Wirtschaft ist, wenn man seine Toten nicht mehr einfach überall rumliegen lassen kann. Kühe haben keine Wirtschaft. Fällt eine tot um und sie gehört keinem Bauern, dann liegt sie einfach da und irgendwer kommt und frisst sie auf. Viele Leute fressen die Kuh. Bei Menschen geht das nicht, für Menschen braucht man Wirtschaft. Man zahlt 700 Euro für ein winziges Loch, 10, 20 Spatenhiebe, eine kleine Urne passt rein, 700 Euro. Man wollte natürlich nicht auf der Wiese, nein, bitte im Beet und auf dem Stein für die armen Leute soll bitte auch der Name stehen, weil so arm ist man dann doch nicht. Irgendwer wird's schon zahlen, das übernimmt die Wirtschaft, wir sind alle die Wirtschaft. Niemand kann einfach irgendwo rumliegen und sterben, das ist Wirtschaft.